Oh. Auf einer Bank versteckt in den Dünen sitzen, das ist jetzt genau das Richtige. Wir hatten Glück im Unglück, Zweiter. Die herabfallenden Felsen haben eine Welle verursacht, die uns direkt aufs Meer hinausgespült hat. Ja, Gott sei Dank in die richtige Richtung. Weg von der Höhle. Bob, was ist eigentlich mit Alice? Die Polizei hat Alice noch am Rand des abgerutschten Felsens verhaftet. Ricardo Yarbrough und seine beiden Helfer wurden wenig später geschnappt. Wie geht's eigentlich deinem Fuß, Peter? Naja, der Verband nervt. Aber glücklicherweise nur verstaucht. Eine gute Idee von den Behörden, dieses Netz am Felsen zu spannen. So werden die ganzen Schaulustigen davon abgehalten, an der Abbruchkante nach den Goldmünzen zu tauchen. Wie süß. Alle drei unter einer Decke. Hier, ich habe Tee und Sandwiches mitgebracht. Oh, klasse. Vielen Dank. Super. Wisst ihr, was ich mich frage? Warum ist die Elaine eigentlich gesunken? Also, warum fuhr Ricardo in jener Sturmnacht überhaupt mit dem Boot so weit raus, wenn der Eingang der Höhle doch so nah am Strand liegt? Das kann ich dir beantworten, Justus. Ich habe ein Interview mit dem Polizeisprecher im Radio gehört. Ja? Da hieß es, dass das eine Vorsichtsmaßnahme war. Ricardo wollte am Strand nicht gesehen werden, denn sonst hätte man leicht eine Verbindung herstellen können. Also zwischen der abstürzenden Steilküste und einem Taucher, der zuvor bei miserablem Wetter und mit mysteriöser Ladung unterm Arm ins Wasser gegangen war. Ah, verstehe. Also ist er vom Hafen aus losgefahren, mitten in der Nacht. Vom Hafen bis zur Höhle ist es nicht mal eine Meile. Ja, und deshalb hat er sich auch wegen des Sturms keine Sorgen gemacht. Tja, aber das ging schief. Er hat die Rechnung ohne Afrika gemacht. Genau. Gestern war ihm das dann egal. Am Strand war niemand, der ihn beobachten konnte. Das reichte ihm. Er wollte den Job nur so schnell wie möglich hinter sich bringen und abhauen. Es gibt noch was, was ich nicht verstanden habe. Warum war Steve Young die ganze Zeit so überzeugt davon, dass es bei dem Gespräch zwischen Alice und Ricardo, das er belauscht hat, um die Eureka ging? Das Schiff seines Großonkels. Das war ja völlig falsch. Es ging um die Elaine. Das kann ich euch sagen. Oh, Steve, hast du uns etwa belauscht? Ricardos Taucher stammen beide aus Eureka, der Stadt Eureka. Das haben die mir bei der Polizei erzählt. Ah. Als ich damals in den Dünen Alice und Ricardo belauscht habe, da sagte Ricardo, dass er bei der Suche nach dem Wrack Hilfe benötigte und schlug seine Freunde aus Eureka vor. Naja, ich habe bloß Eureka gehört. Ach, so war das. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Gold? Das liegt ja nun im Meer. Ja, die sagen, ich hätte keinen Anspruch auf das Gold. Aber ich bekäme eine Entschädigung gezahlt in der Höhe, die ich brauche, um mein Haus ein paar Meter zurückgesetzt wieder aufzubauen. Wie großzügig. Wie gut, dass ich vorgesorgt habe. Vorgesorgt? Ja, ich habe schon mal was gebunkert. Bin letzte Nacht an der Abbruchkante runtergeklettert. Da lagen noch ein paar Hände voll Goldmünzen in dem Loch unter meinem Haus. Ich musste mich beeilen. Mir war ja klar, dass sie das heute alles absperren würden. Tja, immerhin etwas. So, hier. Ach, du auch. Danke. Ja. Toll. Danke für eure Hilfe. So. Und dann macht, dass ihr wegkommt. Wir können es kaum erwarten.